Das Ganze hat die Anmutung eines entspannten Ostermontagsausfluges. Blauer Himmel, Sonne, lachende, entspannte Gesichter. Gut 800 Frauen und Männer aller Altersstufen spazieren durch den Konstanzer Stadtgarten. Ein paar haben rhythmische Musikinstrumente mitgebracht. Doch dann wird der Tonfall ernst, eigentlich schon zornig. Es ist eine Schweinerei, dass hier rund um den Bodensee so viel Waffenfabriken und Unternehmen und Konzerne, die Waffen herstellen, existieren. Eine schlanke, eloquent wirkende Frau, Mitte 60, macht ihrem Ärger Luft. Lilo Rademacher, jahrelang hauptberuflich bei der IG Metall beschäftigt, ist nun im Ruhestand, gehört zu den Mitorganisatoren. René Frigin aus Sipplingen, einer der Teilnehmer, hält ein riesiges Transparent in der Hand. Die Überschrift: eine etwas andere Heimatkunde. Was halt dargestellt ist, ist ringsrum um den Bodensee halt Rüstung. Ja, Rüstungsbetriebe über Drohnen, Panzer. Also ich finde, dieser Gegensatz, also dass hier eigentlich eine starke Rüstungsindustrie ist und auf der anderen Seite haben wir hier eine Ferienregion und eine wunderbare Landschaft. Und das ist, glaube ich, ganz gut, ein bisschen auch darüber aufzuklären. Das MOWAG mit seinen Exporten, das hier ATM in Konstanz mit seinen Elektronikexporten nicht nur zum Krieg beiträgt, sondern auch... Er ist an diesem Ostermontag an den Bodensee gekommen, um aus seiner Sicht aufzuklären. Jürgen Gresslin aus Freiburg, bekannter Rüstungsgegner und Sprecher der Kampagne gegen Waffenhandel. Ihm gehen die Namen der großen Unternehmen, die Militärtechnologie produzieren, schnell über die Lippen. MOWAG im schweizerischen Kreuz. Kreuzlingen stellt Panzer her, das Computerunternehmen aus Konstanz hat die Elektronik für die Leopard-Panzer entwickelt, dann wären da noch Airbus Defence and Space in Immenstadt, Rolls-Royce Power Systems MTU in Friedrichshafen, Liebherr und etliche andere mehr. Von 18 größeren Unternehmen mit militärtechnologischem Hintergrund ist die Rede. Zwischen Konstanz, Friedrichshafen und Kreuzlingen arbeiten nach Angaben der Veranstalter des Bodensee-Friedensweges rund 7000 Mitarbeiter in der Rüstungsindustrie. Man darf die Leute nicht beschimpfen, die in Rüstungsbetrieben arbeiten. So die langjährige Gewerkschafterin und Mitorganisatorin Lilo Rademacher. Aber man muss ihnen Wege aufzeichnen. Da müssen Friedensbewegungen, Gewerkschafter, da müssen Unternehmen, alle an einen Tisch. Und an denselben Tisch gehöre auch die Bundesregierung, fordert Friedensaktivist Jürgen Gresslin. Die Bundesregierung muss einrichten und hat in geringem Umfang auch getan. Aber muss erweitert einrichten, einen Fonds für Rüstungsbetriebe, die umsteigen wollen. Das ist die Zukunft des Bodensees. Rüstungskonversion, die Umstellung auf eine sinnvolle, zivile, nachhaltige Fertigung. Jetzt ziviler Rüstungsfertigung.